steht unser Pult, der Raff-Regiment. Und Recht und Leben sind an unserer Seite, mit uns die Zeit. Die kleine Gnade kennt, wenn wir die Enkel der Musik schlagen. Mit unseren Brüdern jetzt den gleichen Schlag. Wir wollen nach Böhmen wieder Frieden tragen. Mit uns marschiert der Heimat treuer Tag. Wieder unsere Erde, wir gehen.